Nummer 11, 12, 13, 14, 15. So, was halten Sie davon? Jetzt nehmen wir zuerst einmal den Aufzug. Kommen Sie, der ist direkt neben dem Schmuck. Der wird Ihnen sicher gefallen. Aber denken Sie daran, bei Gold sind 2000 Euro schnell ausgegeben. Und danach fahren wir in den ersten Stock zum Friseur. Jan, unser Chef dort, wird sich persönlich um Sie kümmern. Glauben Sie mir, Ihr Mann wird heute Abend mit offenem Mund vor Ihnen stehen und wissen, warum er Sie so sehr liebt. Na, immer langsam, Herr Bessermann. Ja, ja, die Liebe. Was wollten Sie dann noch kaufen? Eine Winterjacke. Die Damenbekleidung finden Sie im zweiten Stock. Aber warum sage ich das? Das wissen Sie ja als gute Kundin längst, dass unsere Damenmode nicht im Keller ist. Kommen Sie. Sagen Sie, haben Sie gerade Sonderangebote für Bettwäsche? Ach, Frau Gluck, wozu brauchen Sie denn Sonderangebote? Kaufen Sie das Beste, gönnen Sie sich etwas. Zum Beispiel eine Reise. Ich bringe Sie gerne nachher zum Reisebüro. Das ist gleich neben dem Friseur. Aber halt, Herr Bessermann, ich reise nicht so gerne. Wissen Sie, zu Hause gefällt es mir am besten. Deshalb die Bettwäsche. Gut, gut. Ich hole Sie in einer Stunde bei Jan ab. Dann gehen wir zusammen zur Wäscheabteilung. Ach, da fällt mir ein, gleich neben der Bettwäsche haben wir gerade einen wunderbaren Stand mit dem neuesten für die Küche, den tollsten italienischen Kaffeemaschinen zu Sonderpreisen. Die finden Sie nirgends so billig. Aber Herr Bessermann, wir haben uns gerade eine super Kaffeemaschine gekauft. Tut mir leid, bei Ihrer Konkurrenz, Kaufhaus Lucky, die hatten wirklich ein tolles Angebot. Ach, Frau Gluck, jetzt bin ich aber traurig. Sie kaufen beim Kaufhaus Lucky? Bei uns bekommen Sie doch immer die besseren Sachen und immer billiger. Na, Herr Bessermann, sind Sie sicher? Aber ja doch, Frau Gluck. Ich bin hier der Chef. Ich kaufe unsere Waren ein. Ich mache die Preise. Aber lassen wir das. Sie lassen sich jetzt von Jan die Haare machen. Dann hole ich Sie ab und wir gehen zusammen essen in unserem Restaurant im vierten Stock. Dann können wir über alles in Ruhe sprechen. Einverstanden? So, da sind wir ja. Jan, darf ich Ihnen Frau Gluck vorstellen? Sehr erfreut, Madame. Jan, tun Sie Ihr Bestes. Frau Gluck ist unsere beste Kundin.